SWR 2 Hörspiel. Brief einer Unbekannten. Nach der gleichnamigen Erzählung von Stefan Zweig. Mit Linda Olsanski. Mein Kind ist gestern gestorben. 3 Tage und 3 Nächte habe ich mit dem Tode um dies kleine, zarte Leben gerungen. Ich wage nicht hinzusehen, ich wage nicht mich zu rühren, denn wenn sie flackern, die Kerzen, huschen Schatten über sein Gesicht und den verschlossenen Mund, und es ist dann so, als regten sich seine Züge und ich könnte meinen, er sei nicht tot. Er würde wieder erwachen und mit seiner hellen Stimme etwas kindlich Zärtliches zu mir sagen. Aber ich weiß, er ist tot. Ich will nicht hinsehen mehr, um nicht noch einmal zu hoffen, nicht noch einmal enttäuscht zu sein. Manchmal wird's mir ganz dunkel vor den Augen. Vielleicht kann ich diesen Brief nicht einmal zu Ende schreiben. Aber ich will alle Kraft zusammentun, um einmal, nur dieses eine Mal zu dir zu sprechen. Du, der du mich nie erkannt. Zu dir allein will ich sprechen, dir zum ersten Mal alles sagen. Mein ganzes Leben sollst du wissen, dass immer das Deine gewesen und um das du nie gewusst. Aber du sollst mein Geheimnis nur kennen, wenn ich tot bin, wenn du mir nicht mehr Antwort geben musst, wenn das, was mir die Glieder jetzt so kalt und heiß schüttelt, wirklich das Ende ist. Muss ich weiterleben, so zerreiße ich diesen Brief und werde weiter schweigen, wie ich immer schwieg. Hältst du ihn aber in Händen, so weißt du, dass hier eine Tote dir ihr Leben erzählt. Ihr Leben, das das deine war von ihrer ersten bis zu ihrer letzten wachen Stunde. Fürchte dich nicht vor meinen Worten. Eine Tote will nichts mehr. Sie will nicht Liebe und nicht Mitleid und nicht Tröstung. Nur dies eine will ich von dir, dass du mir alles glaubst, was mein zu dir hinflüchtender Schmerz dir verrät. Glaube mir alles, nur dies eine bitte ich dich. Mein ganzes Leben will ich dir verraten, dies Leben, das wahrhaft erst begann mit dem Tag, da ich dich kannte. Als du kamst, war ich 13 Jahre und wohnte im selben Hause, wo du jetzt wohnst. In demselben Hause, wo du diesen Brief, meinen letzten Hauch Leben, in Händen hältst. Ich wohnte auf demselben Gang, gerade der Tür deiner Wohnung gegenüber. Du erinnerst dich gewiss nicht mehr an uns. Wir waren ja ganz still, gleichsam hinabgetaucht in unsere kleinbürgerliche Dürftigkeit. Ich erzähle dir alles. Ich erzähle dir all das, all diese kleinen, fast lächerlichen Dinge, damit du verstehst, wie du von Anfang an schon eine solche Macht gewinnen konntest über das scheue, verschüchterte Kind, das ich war. Noch ehe du selbst in mein Leben getreten, war schon ein Nimbus um dich, eine Sphäre von Reichtum, Sonderbarkeit und Geheimnis. Wir alle in dem kleinen Vorstadthaus, Menschen, die ein enges Leben haben, sind ja immer neugierig auf alles Neue, warteten schon ungeduldig auf deinen Einzug. Und diese Neugier nach dir, wie steigerte sie sich erst bei mir, als ich eines Nachmittags von der Schule nach Hause kam und der Möbelwagen vor dem Hause stand. Den ganzen Abend dann musste ich an dich denken, noch ehe ich dich kannte. Endlich, am 3. Tag sah ich dich. Und da kamst du, du, ganz so, wie du noch heute bist. Du Unwandelbare, an dem die Jahre lässig abgleiten. Wirklich, ich erschrak vor Erstaunen, wie jung, wie hübsch, wie federnschlank und elegant du warst. Ich empfand ganz deutlich, dass du ein zwiefacher Mensch bist, ein heißer, leichtlebiger, ganz dem Spiel und dem Abenteuer hingegebener Junge und gleichzeitig in deiner Kunst ein unerbittlich ernster, pflichtbewusster, unendlich belesener und gebildeter Mann. Dass du ein Doppelleben führst, ein Leben mit einer hellen, der Welt offen zugekehrten Fläche und einer ganz dunklen, die du nur alleine kennst. Diese tiefste Zweiheit, das Geheimnis deiner Existenz, sie fühlte ich, die 13-Jährige. Magisch angezogen mit meinem ersten Blick. Verstehst du nun schon, was für ein Wunder, was für eine verlockende Rätselhaftigkeit du für mich, das Kind, sein musstest? Muss ich dir noch sagen, dass von diesem Tag an in meiner ganzen armen Kinderwelt mich nichts interessierte als du, dass ich mit dem ganzen Starrsinn, der ganzen bohrenden Beharrlichkeit einer 13-Jährigen nur mehr um dein Leben, um deine Existenz herumging? Ich beobachtete dich, ich beobachtete deine Gewohnheiten, beobachtete die Menschen, die zu dir kamen, und all das vermehrte nur, statt sie zu mindern, meine Neugier nach dir selbst. Denn die ganze Zwiefältigkeit deines Wesens drückte sich in der Verschiedenheit dieser Besucher aus. Ich war ja erst 13 Jahre alt, und die leidenschaftliche Neugier, mit der ich dich umspähte und belauerte, wusste in dem Kinde noch nicht, dass sie schon Liebe war. Ich stand mit einer Schulfreundin plaudernd vor dem Tor. Da kam ein Auto angefahren, hielt an, und schon sprangst du mit deiner ungeduldigen, elastischen Art, die mich noch heute an dir immer hinreißt, vom Trittbrett und wolltest in die Tür. Unwillkürlich zwang es mich, dir die Tür aufzumachen, und so trat ich dir in den Weg, dass wir fast zusammengerieten. Du sahst mich an und sagtest mit einer ganz leisen und fast vertraulichen Stimme: »Danke vielmals, Fräulein.« Ich war wie in Feuer getaucht. Ich glaubte, die Zärtlichkeit gelte nur mir allein, und in dieser einen Sekunde war die Frau in mir, der Halbwüchsigen, erwacht und war diese Frau dir für immer verfallen. Von dieser Sekunde an habe ich dich geliebt. Ich weiß, Frauen haben dir, dem Verwöhnten, oft dieses Wort gesagt. Aber glaube mir, niemand hat dich so sklavisch, so hündisch, so hingebungsvoll geliebt wie dieses Wesen, das ich war und das ich für immer geblieben bin. Denn nichts auf Erden gleicht der unbemerkten Liebe eines Kindes aus dem Dunkeln, weil sie so hoffnungslos, so dienend, so unterwürfig, so lauernd und leidenschaftlich ist, wie niemals die begehrende und unbewusst doch fordernde Liebe einer erwachsenen Frau. Nur einsame Kinder können ganz ihre Leidenschaft zusammenhalten. Aber ich hatte ja niemand, um mich anzuvertrauen, war von keinem belehrt und gewarnt, war unerfahren und ahnungslos. Ich stürzte hinein in mein Schicksal wie in einen Abgrund. Alles, was in mir wuchs und aufbrach, wusste nur dich, den Traum von dir als Vertrauten. Mein Vater war längst gestorben, die Mutter mir fremd in ihrer ewig unheiteren Bedrücktheit und Pensionistenängstlichkeit. Die halb verdorbenen Schulmädchen stießen mich ab, weil sie so leichtfertig mit dem spielten, was mir letzte Leidenschaft war. So warf ich alles, was ich sonst zersplittert und verteilt, warf ich mein ganzes zusammengepresstes und immer wieder ungeduldig aufquellendes Wesen dir entgegen. Du warst mir, wie soll ich es dir sagen, jeder einzelne Vergleich ist zu gering, du warst eben alles, mein ganzes Leben. Alles existierte nur insofern, als es Bezug hatte auf dich. Alles in meiner Existenz hatte nur Sinn, wenn es mit dir verbunden war. Du verwandeltest mein ganzes Leben. Ich tat eigentlich den ganzen Tag nichts, als auf dich warten und dich belauern. An unserer Tür war ein kleines Guckloch, durch dessen kreisrunden Ausschnitt man hinüber auf deine Tür sehen konnte. Dieses Guckloch, nein, lächle nicht, noch heute schäme ich mich jener Stunden nicht, war mein Auge in die Welt hinaus. Dort, im eiskalten Vorzimmer, scheu vor dem Argwohn der Mutter, saß ich in jenen Monaten und Jahren, ein Buch in der Hand, ganze Nachmittage auf der Lauer, gespannt wie eine Saite und klingend, wenn deine Gegenwart sie berührte. Ich war immer um dich, immer in Spannung und Bewegung. Aber du konntest es so wenig fühlen wie die Spannung der Uhrfeder, die du in der Tasche trägst und die geduldig im Dunkeln deine Stunden zählt und misst, deine Wege mit unhörbarem Herzpochen begleitet und auf die nur einmal in Millionen tickender Sekunden dein hastiger Blick fällt. Ich wusste alles von dir. Ich küsste die Türklinke, die deine Hand berührt hatte. Ich stahl einen Zigarettenstummel, den du weggeworfen hattest, und er war mir heilig, weil deine Lippen daran gerührt 100-mal lief ich abends unter irgendeinem Vorwand hinab auf die Gasse, um zu sehen, in welchem Zimmer dein Licht brenne und so deine Gegenwart, deine unsichtbare Wissender zu fühlen. Und in den Wochen, wo du verreist warst, in diesen Wochen war mein Leben tot und ohne Sinn. Mürrisch, gelangweilt, böse ging ich herum. Ich weiß, das sind alles groteske kindische Exzesse. Stundenlang, tagelang könnte ich dir erzählen, wie ich damals mit dir gelebt, der du mich kaum von Angesicht kanntest. Denn begegnete ich dir auf der Treppe und gab es kein Ausweichen, so lief ich aus Furcht vor deinem brennenden Blick mit gesenktem Kopf an dir vorbei wie einer, der ins Wasser stürzt, nur dass mich das Feuer nicht versenge. Ich sagte es dir ja schon, um deinetwillen an alles vergessen. Ich hatte auf meine Mutter nicht Acht und kümmerte mich um niemanden. Ich merkte nicht, dass ein älterer Herr, ein Kaufmann aus Innsbruck, öfter kam und länger blieb, ja? Es war mir nur angenehm, denn er führte Mama manchmal ins Theater und ich konnte allein bleiben, an dich denken, auf dich lauern, was ja meine höchste, meine einzige Seligkeit war. Eines Tages nun rief mich die Mutter mit einer gewissen Umständlichkeit in ihr Zimmer. Sie hätte Ernst, mit mir zu sprechen. Ich wurde blass und hörte mein Herz plötzlich hämmern. Sollte sie etwas geahnt, etwas erraten haben? Mein erster Gedanke warst du, das Geheimnis, das mich mit der Welt verband. Aber die Mutter war selbst verlegen. Sie küsste mich, was sie sonst nie tat, zärtlich ein- und zweimal, zog mich auf das Sofa zu sich und begann dann zögernd und verschämt zu erzählen, ein Witwer habe ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie sei hauptsächlich um meinetwillen entschlossen, ihn anzunehmen. Heiser stieg mir das Blut zum Herzen. Nur ein Gedanke antwortete von innen, der Gedanke an dich. »Aber wir bleiben doch hier«, konnte ich gerade noch stammeln. »Nein, wir ziehen nach Innsbruck, dort hat Ferdinand eine schöne Villa.« Mehr hörte ich nicht. Mir ward schwarz vor Augen. Später wusste ich, dass ich in Ohnmacht gefallen war. Ich sei plötzlich mit aufgespreizten Händen zurückgefahren und dann hingestürzt wie ein Klumpen Blei. Was dann in den nächsten Tagen geschah, wie ich mich ein machtloses Kind wehrte gegen ihren übermächtigen Willen, das kann ich dir nicht schildern. Mein wirkliches Geheimnis konnte ich nicht verraten, so schien meine Gegenwehr bloß Starrsinn. Bosheit und Trotz. Niemand sprach mehr mit mir, alles geschah hinterrücks. Man nutzte die Stunde, da ich in der Schule war, um die Übersiedlung zu fördern. Kam ich dann nach Hause, so war immer wieder ein anderes Stück verräumt oder verkauft. Ich sah, wie die Wohnung und damit mein Leben verfiel. Und einmal, als ich zum Mittagessen kam, waren die Möbelpacker da gewesen und hatten alles weggeschleppt. In den leeren Zimmern standen die gepackten Koffer und zwei Feldbetten für die Mutter und mich. Da sollten wir noch eine Nacht schlafen, die letzte, und morgen nach Innsbruck fahren. An diesem letzten Tag fühlte ich mit plötzlicher Entschlossenheit, dass ich nicht leben konnte ohne deine Nähe. Ich wusste keine andere Rettung als dich. Wie ich's mir dachte und ob ich überhaupt klar in diesen Stunden der Verzweiflung zu denken vermochte, das werd ich nie sagen können. Aber plötzlich, die Mutter war fort, stand ich auf im Schulkleid, wie ich war, und ging hinüber zu dir. Nein, ich ging nicht. Es stieß mich mit steifen Beinen, mit zitternden Gelenken magnetisch fort zu deiner Tür. Ich sagte dir schon, ich wusste nicht deutlich, was ich wollte, dir zu Füßen fallen und dich bitten, mich zu behalten. Wie ich damals draußen im eiskalten Gang stand, starr vor Angst und doch vorwärts gestoßen von einer unfassbaren Macht und wie ich den Arm mir gewissermaßen vom Leib losriss, dass er sich hob und es war ein Kampf durch die Ewigkeit entsetzlicher Sekunden, den Finger auf den Knopf der Türklinge drückte. Noch heute gellt's mir im Ohr, dies schrille Klingelzeichen und dann die Stille danach, wo mir das Herz stillstand, wo mein ganzes Blut anhielt und nur lauschte, ob du kämest. Aber du kamst nicht. Niemand kam. So tappte ich den toten Ton der Klingel im dröhnenden Ohr in unsere zerstörte, ausgeräumte Wohnung zurück und warf mich erschöpft aufs Bett, müde von den vier Schritten, als ob ich stundenlang durch tiefen Schnee gegangen sei. Aber unter dieser Erschöpfung glüht noch unverlöscht die Entschlossenheit, dich zu sehen, dich zu sprechen, ehe sie mich wegreißen. Die ganze Nacht, die ganze lange, entsetzliche Nacht habe ich dann auf dich gewartet. Kaum, dass die Mutter sich in ihr Bett gelegt hatte und eingeschlafen war, schlich ich in das Vorzimmer hinaus, um zu horchen, wann du nach Hause kämest. Die ganze Nacht habe ich gewartet. Es war eine eisige Januarnacht. Ich war müde. Meine Glieder schmerzten mich. Es war kein Sessel mehr, mich hinzusetzen. So legte ich mich auf den flachen, kalten Boden, über den der Zug von der Tür hinstrich, nur in meinem dünnen Kleid. Ich wollte es nicht warm haben, aus Furcht einzuschlafen und deinen Schritt zu überhören. Es tat weh. Meine Füße presste ich im Krampfe zusammen. Meine Arme zitterten. Ich musste immer wieder aufstehen, so kalt war es im entsetzlichen Dunkel. Aber ich wartete. Wartete. Wartete auf dich wie auf mein Schicksal. Endlich, es muss schon 2 oder 3 Uhr morgens gewesen sein, hörte ich unten das Haustor aufsperren und dann Schritte die Treppe hinauf. Wie abgesprungen war die Kälte von mir. Heiß überflog's mich. Leise machte ich die Tür auf, um dir entgegenzustürzen. Die Schritte kamen näher. Kerzenlicht flackerte herauf. Zitternd hielt ich die Klinke. Warst du es, der da kam? Ja. Du warst es. Aber du warst nicht allein. Du kamst mit einer Frau nach Hause. Wie ich diese Nacht überleben konnte, weiß ich nicht. Am nächsten Morgen um 8 Uhr schleppten sie mich nach Innsbruck. Ich hatte keine Kraft mehr, mich zu wehren. Mein Kind ist gestern Nacht gestorben. Nun werde ich wieder allein sein, wenn ich wirklich weiterleben muss. Morgen werden sie kommen, fremde, schwarze, ungeschlachte Männer, und einen Sarg bringen. Werden es hineinlegen, mein armes, mein einziges Kind. Vielleicht kommen auch Freunde und bringen Kränze. Sie werden mich trösten und mir irgendwelche Worte sagen. Worte. Worte. Aber was können sie mir helfen? Ich weiß, ich muss dann doch wieder allein sein. Und es gibt nichts Entsetzlicheres als Alleinsein unter den Menschen. Damals habe ich es erfahren, damals in jenen unendlichen 2 Jahren in Innsbruck, jenen Jahren von meinem 16. bis zu meinem 18., wo ich wie eine Gefangene, eine Verstoßene zwischen meiner Familie lebte. Ich wollte nicht glücklich, nicht zufrieden leben abseits von dir. Ich grub mich selbst in eine finstere Welt von Selbstqual und Einsamkeit. Ich trauerte und ich wollte trauern. Ich berauschte mich an jeder Entbehrung, die ich mir zu der deines Anblicks noch auferlegte. Und dann, ich wollte mich nicht ablenken lassen von meiner Leidenschaft, nur in dir zu leben. Ich saß allein zu Hause, stundenlang, tagelang, und tat nichts, als an dich zu denken. Immer wieder die 100 kleinen Erinnerungen an dich, jede Begegnung, jedes Warten, mir zu erneuern, mir diese kleinen Episoden vorzuspielen. Nur in dir habe ich damals gelebt. Aber wozu all dies erzählen, diesen rasenden, gegen sich selbst wütenden, diesen so tragischen, hoffnungslosen Fanatismus eines verlassenen Kindes? Wozu es einem erzählen, der es nie geahnt, der es nie gewusst? Doch war ich damals wirklich noch ein Kind? Ich wurde 17, wurde 18 Jahre. Die jungen Leute begannen sich auf der Straße nach mir umzublicken. Doch sie erbitterten mich nur. Denn Liebe, oder auch nur ein Spiel mit Liebe, im Gedanken an jemanden andern als dich, das war mir so unerfindlich, so unausdenklich fremd. Ja, die Versuchung schon wäre mir als ein Verbrechen erschienen. Meine Leidenschaft zu dir blieb dieselbe, nur dass sie anders ward, mit meinem Körper, mit meinen wacheren Sinnen glühender, körperlicher, frauenhafter. Und was das Kind in seinem dumpfen, unbelehrten Willen, das Kind, das damals die Klingel deiner Tür zog, nicht ahnen konnte, das war jetzt mein einziger Gedanke, mich dir hinzugeben. Mein ganzes Denken und Trachten war in eine Richtung gespannt. Muss ich dir sagen, wohin mein erster Weg ging, als ich an einem nebligen Herbstabend endlich in Wien ankam? Ich ließ die Koffer an der Bahn, stürzte mich in eine Straßenbahn, Wie langsam schien sie mir zu fahren. Jede Haltestelle erbitterte mich. Ich lief vor das Haus. Deine Fenster waren erleuchtet. Mein ganzes Herz klang. Nun erst lebte ich wieder, da ich dich nahe ahnte. Dich, meinen ewigen Traum. Ich sah nur empor und empor. Da war Licht. Da war das Haus. Da warst du. Da war meine Welt. 2 Jahre hatte ich von dieser Stunde geträumt, nun war sie mir geschenkt. Ich stand den langen, weichen, verhangenen Abend vor deinem Fenster, bis das Licht erlosch. Dann suchte ich erst mein Heim. Jeden Abend stand ich dann vor deinem Haus. Denn jetzt war mein Wille mir doch klar. Ich wollte dir ja begegnen, ich suchte dich, ich wollte von dir erkannt sein nach all den sehnsüchtig verdämmerten Jahren, wollte von dir beachtet, wollte von dir geliebt sein. Und endlich, an einem Abend bemerktest du mich. Ich hatte dich schon von ferne kommen sehen und straffte meinen Willen zusammen, dir nicht auszuweichen. Der Zufall wollte, dass durch einen Wagen die Straße verengt war und du ganz an mir vorbei musstest. Unwillkürlich streifte mich dein zerstreuter Blick, um sofort, kaum dass er der Aufmerksamkeit des meinen begegnete, wie erschrak die Erinnerung in mir, jener umfangende und schon fassende Blick zu werden. 1-2 Sekunden lang hielt dieser Blick so den meinen, der sich nicht wegreißen konnte und wollte, dann warst du an mir vorbei. Mir schlug das Herz. Unwillkürlich musste ich meinen Schritt verlangsamen, und wie ich aus einer nicht zu bezwingenden Neugier mich umwandte, sah ich, dass du stehen geblieben warst und mir nachsahst. Und an der Art, wie du neugierig interessiert mich beobachtetest, wusste ich sofort, du erkanntest mich nicht. Du erkanntest mich nicht, damals nicht und nie. Nie hast du mich erkannt. Wie soll ich dir die Enttäuschung jener Sekunde schildern? Damals war es ja das erste Mal, dass ich es erlitt, dieses Schicksal von dir nicht erkannt zu sein, dass ich ein Leben durchlebt habe und mit dem ich sterbe, unerkannt, immer noch unerkannt von dir. Denn sieh, in diesen 2 Jahren in Innsbruck, wo ich jede Stunde an dich dachte und nichts tat, als mir unsere erste Wiederbegegnung in Wien auszudenken, da hatte ich die wildesten Möglichkeiten, je nach dem Zustand meiner Laune ausgeträumt. Alles war durchgeträumt. Ich hatte mir in finstern Momenten vorgestellt, du würdest mich zurückstoßen, würdest mich verachten, weil ich zu gering, zu hässlich, zu aufdringlich sei. Alle Formen deiner Missgunst, deiner Kälte, deiner Gleichgültigkeit, sie alle hatte ich durchgewandelt in leidenschaftlichen Visionen. Aber dies eine hatte ich in keiner finstern Regung des Gemüts, nicht im äußersten Bewusstsein meiner Minderwertigkeit in Betracht zu ziehen gewagt, dies Entsetzlichste, dass du überhaupt von meiner Existenz nichts bemerkt hattest. Heute verstehe ich es ja. Du hast mich's verstehen gelehrt. Die Resignierten sind ja erst die wahren Wissenden, aber ich, das Mädchen von damals, ich konnte deine Vergesslichkeit noch nicht fassen. Denn irgendwie war aus meiner maßlosen, unaufhörlichen Beschäftigung mit dir der Wahn in mich gefahren, auch du müsstest meiner oft gedenken und auf mich warten. Wie hätte ich auch nur atmen können mit der Gewissheit, ich sei dir nichts? Und dies Erwachen vor deinem Blick, der mir zeigte, dass nichts in dir mich mehr kannte, kein Spinnfaden, Erinnerung von deinem Leben hinreiche zu meinem, das war ein erster Sturz hinab in die Wirklichkeit. 2 Tage später, bei erneuter Begegnung, gingst du an mir vorbei und wieder den Schritt sofort verlangsamend. Ich zitterte, ich jauchzte, ich betete, du würdest mich ansprechen. Ich fühlte, dass ich zum ersten Mal für dich lebendig war. Auch ich verlangsamte den Schritt, ich wich dir nicht aus. Und plötzlich spürte ich dich hinter mir, ohne mich umzuwenden. Wie eine Lähmung war die Erwartung in mir, so hämmerte mir das Herz. Da tratest du an meine Seite, du sprachst mich an, als wären wir lange befreundet, du ahntest mich ja nicht, nie hast du etwas von meinem Leben geahnt. So zauberhaft unbefangen sprachst du mich an, dass ich dir sogar zu antworten vermochte. Wir gingen zusammen die ganze Gasse entlang, dann fragtest du mich, ob wir gemeinsam speisen wollten. Ich sagte ja. Wir speisten zusammen in einem kleinen Restaurant. Weißt du noch, wo es war? Ach nein. Du unterscheidest es gewiss nicht mehr von anderen solchen Abenden, denn wer war ich dir? Eine unter Hunderten? Ein Abenteuer in einer ewig fortgeknüpften Kette? Was sollte dich auch an mich erinnern? Ich sprach ja wenig, weil es mir so unendlich beglückend war, dich nahe zu haben, dich zu mir sprechen zu hören. Keinen Augenblick davon wollte ich durch eine Frage, durch ein Wort vergeuden. Es wurde spät, wir brachen auf. An der Tür fragtest du mich, ob ich eilig wäre oder noch Zeit hätte. Wie hätte ich's verschweigen können, dass ich dir bereit sei? Ich sagte, ich hätte noch Zeit. Dann fragtest du, ein leises Zögern rasch überspringt, ob ich noch ein wenig zu dir kommen wollte, um zu plaudern. Gerne, sagte ich ganz aus der Selbstverständlichkeit meines Fühlens heraus und merkte sofort, dass du von der Raschheit meiner Zusage irgendwie peinlich oder freudig berührt warst, jedenfalls aber sichtlich überrascht. In mir aber war es, und wie konntest du das ahnen, nur der wortgewordene Wille, die geballt vorbrechende Sehnsucht von tausend einzelnen Tagen. Jedenfalls aber, du warst frappiert, ich begann dich zu interessieren. Der Neugierige in dir war wach, und ich merkte aus der umkreisenden, spürenden Art der Fragen, wie du nach dem Geheimnis tasten wolltest. Aber ich wich dir aus. Ich wollte lieber töricht erscheinen, als dir mein Geheimnis verraten. Wir gingen zu dir hinauf. Wenn ich dir sage, dass du es nicht verstehen kannst, was dieser Gang, diese Treppe für mich waren, welcher Taumel, welche Verwirrung, welch ein rasendes, quälendes, fast tödliches Glück. Die ganze Kindheit, da nistete sie ja, in diesen paar Metern. Hier war mein ganzes Leben. Und jetzt fiel es nieder auf mich wie ein Sturm. Da alles, alles sich erfüllte und ich mit dir ging, ich mit dir in deinem, in unserem Hause. Bedenke, es klingt ja banal, aber ich weiß es nicht anders zu sagen, dass bis zu deiner Tür alles Wirklichkeit, dumpfe, tägliche Welt ein Leben lang gewesen war und dort das Zauberreich des Kindes begann. Bedenke, dass ich tausendmal mit brennenden Augen auf diese Tür gestarrt, die ich jetzt taumelnd durchschritt, und du wirst ahnen, aber nur ahnen, niemals ganz wissen, was diese stürzende Minute von meinem Leben wegtrug. Ich blieb damals die ganze Nacht bei dir. Du hast es nicht geahnt, dass vordem noch nie ein Mann mich berührt, noch keiner meinen Körper gefühlt oder gesehen. Aber wie konntest du es auch ahnen? Denn ich bot dir keinen Widerstand. Ich unterdrückte jedes Zögern der Scham, nur damit du nicht das Geheimnis meiner Liebe zu dir erraten könntest, das dich gewiss erschreckt hätte. Denn du liebst ja nur das Leichte, das Spielende, das Gewichtlose. Du hast Angst, in ein Schicksal einzugreifen. Verschwenden willst du dich, du, an alle, an die Welt, und willst kein Opfer. Ich klage dich ja nicht an. Du hast mich nicht gelockt, nicht belogen, nicht verführt. Ich selbst drängte zu dir. Wenn ich die Augen auftat im Dunkeln und dich fühlte an meiner Seite, wunderte ich mich, dass nicht die Sterne über mir waren, so sehr fühlte ich Himmel. Nein, ich habe niemals bereut. Am Morgen drängte ich frühzeitig schon fort. Da fragtest du, willst du nicht ein paar Blumen mitnehmen? Ich sagte ja. Du nahmst 4 weiße Rosen aus der Vase und gabst sie mir. Wir hatten zuvor einen anderen Abend verabredet. Ich kam und wieder war es wunderbar. Noch eine 3. Nacht hast du mir geschenkt. Dann sagtest du, du müsstest verreisen. Oh, wie hasste ich diese Reisen von meiner Kindheit her. Du versprachst mir, mich sofort nach deiner Rückkehr zu verständigen. Wieder gabst du mir ein paar Rosen zum Abschied. Zum Abschied. Jeden Tag während 2 Monate fragte ich, aber nein, wozu diese Höllenqual dir schildern? Ich liebe dich als den, der du bist, heiß und vergesslich, hingebend und untreu. Ich liebe dich so, nur so, wie du immer gewesen und wie du jetzt noch bist. Du warst längst zurück, ich sah es an deinen erleuchteten Fenstern und hast mir nicht geschrieben. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet wie eine Verzweifelte. Aber du hast mich nicht gerufen. Keine Zeile hast du mir geschrieben. Keine Zeile. Mein Kind ist gestern gestorben. Es war auch dein Kind. Aber du fragst nun, vielleicht erschreckt, vielleicht bloß erstaunt, du fragst nun, warum ich dies Kind alle diese langen Jahre verschwiegen und erst heute von ihm spreche, da es hier im Dunkeln für immer schlafend liegt, schon bereit vorzugehen und nie mehr wiederzukehren, nie mehr. Doch wie hätte ich es dir sagen können? Nie hättest du mir, der Fremden, der allzu bereitwilligen Dreiernächte, die sich ohne Widerstand, ja begehrend dir aufgetan, nie hättest du ihr, der Namenlosen, einer flüchtigen Begegnung geglaubt, dass sie dir die Treue hielt, dir dem Untreuen, nie ohne Misstrauen dies Kind als das deine erkannt. Nie hättest du selbst, wenn mein Wort dir Wahrscheinlichkeit geboten, den heimlichen Verdacht abtun können, ich versuchte dir, dem Begüterten das Kind fremder Stunden unterzuschieben. Und dann, ich kenne dich. Ich kenne dich so gut, wie du kaum selber dich kennst. Ich weiß, es wäre dir peinlich gewesen, plötzlich Vater, plötzlich verantwortlich zu sein. Du hättest dich, du, der du nur in Freiheit atmen kannst, dich irgendwie verbunden gefühlt mit mir. Du hättest mich, ja, ich weiß es, dass du es getan hättest, wider deinen eigenen wachen Willen, du hättest mich gehasst für dieses Verbundensein. Aber ich wollte in meinem Stolze, wollte alles auf mich nehmen. Aber freilich, du hast nie an mich gedacht, du hast mich vergessen. Ich klage dich nicht an. Verzeih mir es, wenn mir manchmal ein Tropfen Bitternis in die Feder fließt. Ich weiß ja, dass du gut bist und hilfreich im tiefsten Herzen. Du hilfst jedem, hilfst auch dem Fremdesten, der dich bittet. Aber deine Güte ist so sonderbar. Sie ist eine, die offen liegt für jeden, dass er nehmen kann, so viel seine Hände fassen. Sie ist groß, unendlich groß, deine Güte, aber sie ist, verzeih mir, sie ist träge. Sie will genommen sein. Und deshalb habe ich mich nie an dich gewandt. Gewiss, ich weiß, du hättest mir damals zur Seite gestanden, auch ohne die Gewissheit, es sei dein Kind. Du hättest mich getröstet, mir Geld gegeben, reichlich Geld, aber immer nur mit der geheimen Ungeduld, das Unbequeme von dir wegzuschieben. Ja, ich glaube, du hättest mich sogar beredet, das Kind vorzeitig abzutun, und dies fürchtete ich vor allem. Wie hätte ich dir etwas zu verweigern vermocht? Aber dieses Kind war alles für mich, war es doch von dir, nochmals du, aber nun nicht mehr du, den ich nicht zu halten vermochte, sondern du für immer, so meinte ich, mir gegeben, verhaftet in meinem Leibe, verbunden in meinem Leben. Nun hatte ich dich ja endlich gefangen, ich konnte dich, dein Leben wachsen spüren in meinen Adern, dich nähren, dich tränken, dich küssen, wenn mir die Seele danach brannte. Siehst du? Als ich wusste, dass ich ein Kind von dir hatte, verschwieg ich's dir. Denn nun konntest du mir nicht mehr entfliehen. Ich hatte es nicht leicht. In das Geschäft konnte ich während der letzten Monate nicht mehr gehen, damit es den Verwandten nicht auffällig werde und sie nicht nach Hause berichten. Von der Mutter wollte ich kein Geld. Eine Woche vorher wurden mir aus meinem Schrank die letzten paar Kronen gestohlen. So musste ich in die Gebärklinik. Dort, wo nur die ganz Armen, die Ausgestoßenen und Vergessenen sich in ihrer Not hinschleppten. Dort, mitten im Elend, dort ist das Kind, dein Kind, geboren worden. Es war zum Sterben dort, fremd, fremd, fremd war alles, fremd wie einander, die wir da lagen, einsam und voll Hass, eine auf die andere, nur vom Elend, von der gleichen Qual in diesen dumpfen, von Chloroform und Blut, von Schrei und Stöhnen vollgepressten Saal gestoßen. Was die Armut an Erniedrigung, an seelischer und körperlicher Schande zu ertragen hat, ich habe es dort gelitten an dem Beisammensein mit Dirnen und mit Kranken, die aus der Gemeinsamkeit des Schicksals eine Gemeinheit machten, an der Zynik der jungen Ärzte, die mit einem ironischen Lächeln der Wehrlosen das Betttuch aufstreiften und sie mit falscher Wissenschaftlichkeit antasteten, an der Habsucht der Wärterinnen. Dort wird die Scham eines Menschen gekreuzigt mit Blicken und gegeißelt mit Worten. Die Tafel mit deinem Namen, das allein bist du dort noch. Denn was im Bett liegt, ist bloß ein zuckendes Stück Fleisch, betastet von Neugierigen, ein Objekt. Ach, sie wissen es nicht, die Frauen, die ihrem Mann in seinem Hause Kinder schenken, was es heißt, allein, wehrlos, am Versuchstisch ein Kind zu gebären. Und lese ich noch heute das Wort Hölle, so denke ich plötzlich an jenen vollgepfropften, dünstenden, Gelächter und blutigem Schrei erfüllten Saal, in dem ich gelitten habe, an dieses Schlachthaus der Scham. Nur dieses eine Mal rede ich davon nie mehr, nie mehr wieder. 11 Jahre habe ich geschwiegen davon und werde bald stumm sein in alle Ewigkeit. Einmal musste ich es ausschreien, einmal ausschreien, wie teuer ich es erkaufte, dies Kind. Und das nun dort ohne Atem liegt. Ich hatte sie schon vergessen, die Stunden, längst vergessen im Lächeln, in der Stimme des Kindes. Aber jetzt, da es tot ist, wird die Qual wieder lebendig. Und ich musste sie mir von der Seele schreien. Dieses eine Mal. Und müsste ich noch einmal durch die Hölle jener Stunden und wüsste vor dem, was mich erwartet, ich täte es noch einmal. Noch einmal und tausendmal. Unser Kind ist gestern gestorben. Du hast es nie gekannt. Niemals. Auch in der flüchtigen Begegnung des Zufalls hat dies blühende kleine Wesen, dein Wesen, im Vorübergehen deinen Blick gestreift. Ich hielt mich lange verborgen vor dir, sobald ich dies Kind hatte. Meine Sehnsucht nach dir war weniger schmerzhaft geworden. Ja, ich glaube, ich liebte dich weniger leidenschaftlich. Zumindest litt ich nicht so an meiner Liebe, seit es mir geschenkt war. Ich wollte mich nicht zerteilen zwischen dir und ihm. So gab ich mich nicht an dich, den Glücklichen, der an mir vorbeilebte, sondern an dies Kind, das mich brauchte, das ich nähren musste, das ich küssen konnte und umfangen. Ich schien gerettet vor meiner Unruhe nach dir, meinem Verhängnis, gerettet durch dies dein anderes Du, das aber wahrhaft mein war. Selten nur mehr, ganz selten drängte mein Gefühl sich demütig heran an dein Haus. Nur eines tat ich, zu deinem Geburtstag sandte ich dir immer weiße Rosen, genau dieselben, wie du sie mir damals geschenkt, nach unserer ersten Liebesnacht. Hast du je in diesen 10, in diesen 11 Jahren dich gefragt, wer sie dir sandte? Du hast es nie gekannt, unser Kind. Heute klage ich mich an, dass ich es dir verbarg, denn du hättest es geliebt. Die ganze Leichtigkeit deines Wesens war in ihm kindlich wiederholt, deine rasche, bewegte Fantasie in ihm erneuert. Er wurde immer mehr du. Schon begann sich auch in ihm jene Zwiefältigkeit von Ernst und Spiel, die dir eigen ist, sichtbar zu entfalten. Und je ähnlicher er dir ward, desto mehr liebte ich ihn. Aber du fragst mich vielleicht, wie ich das Kind so im Luxus erziehen konnte, wie ich es vermochte, ihm dies Leben der oberen Welt zu vergönnen. Ich spreche aus dem Dunkeln zu dir. Ich habe keine Scham, ich will es dir sagen. Ich habe mich verkauft. Ich wurde nicht gerade das, was man eine von der Straße nennt, aber ich habe mich verkauft. Ich hatte reiche Freunde, reiche Geliebte. Zuerst suchte ich sie, dann suchten sie mich, denn ich war, hast du es je bemerkt, sehr schön. Jeder, dem ich mich hingab. Alle haben sie mir gedankt, alle an mir gehangen, alle mich geliebt. Nur du nicht. Nur du nicht. Verachtest du mich nun, weil ich dir verriet, dass ich mich verkauft habe? Nein, ich weiß, du verachtest mich nicht. Ich weiß, du verstehst alles und wirst auch verstehen, dass ich es nur für dich getan, für dein anderes Ich, für dein Kind. Darum habe ich mich verkauft. Es war kein Opfer für mich, denn was man Ehre und Schande nennt, das war mir wesenlos. Du liebtest mich nicht. So fühlte ich es als gleichgültig, was sonst mit meinem Körper geschah. Die Männer rührten mich im tiefsten nicht an. Ich wollte mich nicht binden. Ich wollte dir frei sein in jeder Stunde. Innen, im tiefsten, im Unbewussten meines Wesens lebte noch immer der alte Kindertraum. Du würdest vielleicht noch einmal mich zu dir rufen, sei es nur für eine Stunde lang, Und für diese eine mögliche Stunde habe ich alles weggestoßen, nur um dir frei zu sein für deinen ersten Ruf. Und diese Stunde, sie ist wirklich gekommen. Aber du weißt sie nicht. Du ahnst sie nicht. Auch in ihr hast du mich nicht erkannt. Nie. Nie. Nie hast du mich erkannt. Deinen Geburtstag, ihn feierte ich immer wie ein Fest. Ich hatte die weißen Rosen gekauft, die ich dir alljährlich senden ließ, zur Erinnerung an eine Stunde, die du vergessen hattest. Nachmittags fuhr ich mit dem Buben aus, führte ihn in die Konditorei. Ich wollte, auch er sollte diesen Tag, ohne seine Bedeutung zu wissen, irgendwie als einen mystischen Feiertag empfinden. Am nächsten Tag war ich dann mit meinem damaligen Freund, einem jungen, reichen Fabrikanten, in einem Konzert, soupierte in einem Restaurant, und dort, mitten im Lachen und Schwätzen, machte ich den Vorschlag, noch in ein Tanzlokal zu gehen. Es war wie eine unergründliche magische Macht in mir, hatte ich plötzlich ein unerklärliches Verlangen, als ob dort irgendetwas Besonderes mich erwarte. Gewohnt, mir gefällig zu sein, standen alle rasch auf. Wir gingen hinüber, tranken Champagner, und in mich kam mit einem Mal eine ganz rasende, ja fast schmerzhafte Lustigkeit, wie ich sie nie gekannt. Ich trank und trank, sang die kitschigsten Lieder mit und hatte fast den Zwang zu tanzen oder zu jubeln, aber plötzlich, als hätte etwas Kaltes oder etwas glühend Heißes sich mir je aufs Herz gelegt, riss es mich auf. Am Nachbartisch saßest du mit einigen Freunden und sahst mich an mit einem bewundernden und begehrenden Blick, mit jenem Blick, der mir immer den ganzen Leib von innen auffühlte. Zum ersten Mal seit 10 Jahren sahst du mich wieder an mit der ganzen unbewusst leidenschaftlichen Macht deines Wesens. Fast wäre mir das erhobene Glas aus den Händen gefallen. Glücklicherweise merkten die Tischgenossen nicht meine Verwirrung. Sie verlor sich in dem Dröhnen von Gelächter und Musik. Du musstest es merken, wie verwirrt ich war von deinem Blick. Unmerklich für die übrigen machtest du mit einer Bewegung des Kopfes ein Zeichen, ich möchte für einen Augenblick hinauskommen. Dann zahltest du ostentativ, nahmst Abschied und gingst hinaus. Ich zitterte wie im Frost, wie im Fieber. Ich stand auf, sagte meinem Freund, dass ich gleich zurückkäme, und ging dir nach. Draußen standest du mich erwartend. Ich sah sofort, du erkanntest mich nicht. Erkanntest nicht das Kind von einst und nicht das Mädchen. Noch einmal griffest du nach mir als einer neuen, einer Unbekannten. Haben Sie auch für mich einmal eine Stunde, fragtest du vertraulich. Ich fühlte an der Sicherheit deiner Art, du nahmst mich für eine Käufliche. Ja, sagte ich, vor dir hatte ich keine Scham. Du sahst mich ein wenig verwundert an, mit derselben misstrauisch-neugierigen Verwunderung wie damals, als dich gleichfalls die Raschheit meines Einverständnisses erstaunt hatte. »Könnten Sie jetzt?« fragtest du ein wenig zögernd. »Ja«, sagte ich, »gehen wir.« Ohne mich um den guten, zärtlichen Menschen zu kümmern, von dem ich seit Jahren lebte und den ich vor seinen Freunden zum lächerlichsten Narren erniedrigte, zu einem, dem seine Geliebte nach Jahren wegläuft auf den ersten Pfiff eines fremden Mannes. Ich war mir ganz der Niedrigkeit, der Undankbarkeit, der Schändlichkeit, die ich gegen einen ehrlichen Freund beging, im tiefsten bewusst. Ich fühlte, dass ich lächerlich handelte und mit meinem Wahn einen gütigen Menschen für immer tödlich kränkte, fühlte, dass ich mein Leben mitten entzweiriss. Aber was war mir Freundschaft, was meine Existenz gegen die Ungeduld, wieder einmal deine Lippen zu fühlen? So habe ich dich geliebt. Nun kann ich es dir sagen, da alles vorbei ist und vergangen. Ein Wagen stand vor dem Eingang, wir fuhren zu dir. Wie stieg ich nach mehr als 10 Jahren zum ersten Mal wieder die Treppe empor? Wie ich alles immer doppelt fühlte in jenen Sekunden, vergangene Zeit und Gegenwart, und in allem und allem immer nur dich. In deinem Zimmer war weniges anders, aber alles doch grüßte mich vertraut. Und am Schreibtisch stand die Vase mit meinen Rosen darin. So war doch ein Hauch meines Wesens, ein Atem meiner Liebe um dich. Du nahmst mich in deine Arme, wieder blieb ich bei dir eine ganze herrliche Nacht. aber auch im nackten Leibe erkanntest du mich nicht. Nie habe ich bei einem Manne in der Zärtlichkeit solche Hingabe an den Augenblick gekannt, ein solches Ausbrechen und Entgegenleuchten des tiefsten Wesens, um dann hinzulöschen in eine unendliche, fast unmenschliche Vergesslichkeit. Aber auch ich vergaß mich selbst. Wer war ich nun im Dunkel neben dir? War ich's, das brennende Kind von einst? War ich's, die Mutter deines Kindes? War ich's, die Fremde? Ich betete, die Nacht möchte kein Ende nehmen. Aber der Morgen kam. Du erzähltest, dass du jetzt weit wegreisen wolltest nach Nordafrika für 2 oder 3 Monate. Ich zitterte mitten in meinem Glück, denn schon hämmerte es mir in den Ohren. Vorbei, vorbei und vergessen. Am liebsten hätte ich geschrien. Nimm mich mit, damit du mich endlich erkennst, endlich nach so vielen Jahren. Aber ich war ja so scheu, so feige, so sklavisch, so schwach vor dir. Ich konnte nur sagen, wie schade. Du sahst mich lächelnd an. Ist es dir wirklich leid? Da fasste es mich wie eine plötzliche Wildheit. Ich stand auf, sah dich an, lange und fest. Dann sagte ich, der Mann, den ich liebte, ist auch immer weggereist. Ich sah dich an, mitten in den Stern deines Auges. Jetzt, jetzt wird er mich erkennen, drängte alles in mir. Aber du lächeltest mir entgegen und sagtest tröstend, man kommt ja wieder zurück. Ja, antwortete ich, man kommt zurück, aber dann hat man vergessen. Aber du erkanntest mich nicht. Nein, du erkanntest mich nicht. Nie war ich dir fremder jemals als in dieser Sekunde. Denn sonst hättest du nie tun können, was du wenige Minuten später tatst. Du hattest mich geküsst, noch einmal leidenschaftlich geküsst. Und während ich vor dem Spiegel stand, da sah ich, und ich glaubte hinsinken zu müssen vor Scham und Entsetzen, da sah ich, wie du in diskreter Art ein paar größere Banknoten in meine Tasche schobst. Wie hab ich's vermocht, nicht aufzuschreien, dir nicht ins Gesicht zu schlagen in dieser Sekunde. Mich, die ich dich liebte von Kindheit an, die Mutter deines Kindes, mich zahltest du für diese Nacht. Eine Dirne war ich dir, nicht mehr, bezahlt. Bezahlt hattest du mich? Es war nicht genug von dir vergessen, ich musste noch erniedrigt sein. Ich tastete rasch nach meinen Sachen, ich wollte fort, rasch fort, es tat mir zu weh. Da erfasste es mich mächtig, unwiderstehlich, noch einmal wollte ich es versuchen, dich zu erinnern. Möchtest du mir nicht von deinen weißen Rosen eine geben? Gern, sagtest du und nahmst sie sofort. Aber sie sind dir vielleicht von einer Frau gegeben, von einer Frau, die dich liebt, sagte ich. Vielleicht, sagtest du. Ich weiß es nicht. Sie sind mir gegeben und ich weiß nicht von wem. Darum liebe ich sie so. Ich sah dich an. Vielleicht sind sie auch von einer, die du vergessen hast. Du blicktest erstaunt. Ich sah dich fest an. Erkenne mich endlich. Schrie mein Blick, aber dein Auge lächelte freundlich und unwissend. Ich ging rasch zur Tür, denn ich spürte, dass mir Tränen in die Augen schossen, und das solltest du nicht sehen. Mein Kind ist gestorben, unser Kind. Jetzt habe ich niemanden mehr in der Welt, ihn zu lieben als dich. Aber wer bist du mir, du, der du mich niemals, niemals erkennst, der an mir vorübergeht wie an einem Wasser, der auf mich tritt wie auf einen Stein, der immer geht und weitergeht und mich lässt in ewigem Warten. Einmal vermeinte ich dich zu halten, dich, den Flüchtigen, in dem Kinde. Aber es war dein Kind. Über Nacht ist es grausam von mir gegangen, eine Reise zu tun. Es hat mich vergessen und kehrt nie zurück. Ich bin wieder allein. Mehr allein als jemals, nichts habe ich, nichts von dir, kein Kind mehr, kein Wort, kein Erinnern. Warum sollte ich nicht gerne sterben, da ich dir tot bin? Warum nicht weitergehen, da du von mir gegangen bist? Nein, ich klage nicht wider dich. Ich will dir nicht meinen Jammer hinwerfen in dein heiteres Haus. Fürchte nichts, dass ich dich weiter bedränge. Verzeih mir, ich musste mir einmal die Seele ausschreien in dieser Stunde, da das Kind dort tot und verlassen liegt. Nur dies eine Mal musste ich sprechen zu dir, dann gehe ich wieder stumm in mein Dunkel zurück, wie ich immer stumm neben dir gewesen. Aber du wirst diesen Schrei nicht hören, solange ich lebe. Nur wenn ich tot bin, empfängst du dies Vermächtnis von mir. Vielleicht wirst du mich dann rufen, und ich werde dir untreu sein zum ersten Mal. Ich werde dich nicht mehr hören aus meinem Tod. Kein Bild lasse ich dir, kein Zeichen, wie du mir nichts gelassen. Nie wirst du mich erkennen, niemals. Es war mein Schicksal im Leben, es sei es auch in meinem Tod. Ich sterbe leicht, denn du fühlst es nicht von ferne. Täte es dir weh, dass ich sterbe, so könnte ich nicht sterben. Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Mir ist zu dumpf im Kopfe. Die Glieder tun mir weh, ich habe Fieber. Ich glaube, ich werde mich gleich hinlegen müssen. Vielleicht ist es bald vorbei. Vielleicht ist mir einmal das Schicksal gütig und ich muss es nicht mehr sehen, wie sie das Kind wegtragen. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich leb wohl. Leb wohl, ich danke dir. Herr, es war gut, wie es war, trotz alledem. Ich will's dir danken bis zum letzten Atemzug. Mir ist wohl, ich habe dir alles gesagt. Du weißt nun, nein, du ahnst nur, wie sehr ich dich geliebt. Du hast doch von dieser Liebe keine Last. Ich werde dir nicht fehlen, das tröstet mich. Nichts wird anders sein in deinem schönen, hellen Leben. Ich tue dir nichts mit meinem Tod. Das tröstet mich, du Geliebter. Aber wer wird dir jetzt immer die weißen Rosen senden zu deinem Geburtstag? Höre, ich bitte dich, es ist meine erste und letzte Bitte an dich. Tu's mir zuliebe, nimm an jedem Geburtstag, nimm da Rosen und tu sie in die Vase. Tu's, tu es. Ich glaube nicht mehr an Gott, ich glaube nur an dich, ich liebe nur dich und ich will nur in dir noch weiterleben, nur einen Tag im Jahr, ganz, ganz still nur, wie ich neben dir geliebt. Ich bitte dich, tu es. Es ist meine erste Bitte an dich und die letzte. Ich danke dir, ich liebe dich, ich liebe dich. Leb wohl. Sie hörten Brief einer Unbekannten nach der gleichnamigen Erzählung von Stefan Zweig mit Linda Olsanski. Hörspielbearbeitung Linda Olsanski. Technische Realisation und Regie Martin Engler. Eine Autorenproduktion von Linda Olsanski und Martin Engler aus dem Jahre 2012.